Deutschlandfunk. Das Feature. Früher dachten wir, Banken wären grundsolide Institute, dem Gemeinwohl verpflichtet. Dann haben wir die Investmentbanker kennengelernt. Früher dachten wir, die katholische Kirche wäre eine moralische Instanz. Dann haben wir von Kindesmissbrauch und den Geschäften der Vatikanbank gehört. Früher dachten wir, dem ADAC liege ausschließlich das Wohl des Autofahrers am Herzen. Noch heute denken viele, Kunst und Kultur wären die Bereiche unserer Gesellschaft, in denen sich aufopfernder Idealismus und uneigennütziger Dienst am Schönen begegnen. Zeit zum Umdenken. Zeit zum Umdenken. Zeit zum Umdenken. Das Kulturbusiness. Blicke hinter den Heiligenschein. Ein Feature von Rainer Link und Tina Klopp. Abschnitt 1. Am Anfang war das Wort. Drei Herren aus der Verlagsbranche speisen mit einer bezaubernden Dame. Man hat etwas zu feiern. Denn die Dame hat soeben einen Buchvertrag unterschrieben. Und das Buch wird, da sind sich die vier einig, ein Bestseller. Dafür spricht schon die Vita der Autorin. Sie war früher als Model auf den Laufstegen der führenden Modehäuser Europas unterwegs, ehelichte dann einen reichen Adligen und ging später als Kriegsreporterin in die Krisenregionen Afrikas. Und just über die Schrecken der afrikanischen Bürgerkriege will Ulla Ackermann, so der Name der Autorin, ein persönliches Buch veröffentlichen. Es war eine ganz offene, warme Person, wenn ich das richtig erinnere, relativ hochgewachsen mit dem Model und so weiter und so fort. Gut, bei Autoren weist man nicht immer darauf hin, aber auch ein gut aussehendes Menschenkind. Und sie hatte ja auch schon Reiseführer geschrieben und so weiter und so fort, sodass man einfach davon ausgehen konnte, dass Afrika ihr Gebiet ist. Joachim Jessen ist ein erfahrener Literaturagent. Er hat Ulla Ackermann vermittelt. Und Hoffmann und Campe hat damals den Zuschlag bekommen für dieses Buch. Wir waren überzeugt von der Qualität. Ich weiß noch genau, wir haben den Vertragsabschluss gefeiert. Und wir hatten einen der besten Lektoren im Hause, der seit 30 Jahren im Gewerbe war. Der hat sowas auch noch nie erlebt. Rainer Moritz, damals Programmleiter bei Hoffmann und Campe, hofft mit dem Werk der Kriegsreporterin einen großen Erfolg zu landen. Jeder Verlag einer bestimmten Größe ist mittlerweile darauf angewiesen, dass er mehrere große Bestseller im Jahr platziert. Alle Verlage ab einer bestimmten Größe sind bestsellerabhängig. Der Text ist spannend. Blut und Tränen triefen aus jeder Seite. Es wird gestorben, gemordet, vergewaltigt. Afrika von seiner finstersten Seite. Die Militärs pickten sich regelmäßig Menschen aus der Masse der Fliehenden heraus, die sie töteten, am Spieß brieten und anschließend verspeisten. Wenn es den Soldaten gefiel, mussten die Familienangehörigen der gebratenen Opfer von dem Fleisch essen. Weigerten sie sich, wurden sie verstümmelt und zum Sterben liegen gelassen. Alle Kinder waren auf den Stämmen der Bambuspalisaden gepfählt worden. Die Frauen vor den Hütten vergewaltigt und aufgeschlitzt und die Köpfe der Männer auf den Runddächern ihrer Behausungen befestigt. Ulla Ackermanns Werk trägt den Titel Mitten in Afrika. Massaker reiht sich an Blutbad, Gewaltverbrechen an Genozid. Die Autorin ist immer hautnah mit dabei, wird auf ihrer Horrortour selbst fast zum Opfer. Dieser Soldat kam auf mich zu und zerschlug mir das rechte Knie. Ich hörte dann nur noch sein kreischendes Lachen, das in seiner Lautstärke mit dem Geräusch meiner berstenden Knochen zu wetteifern schien. Er stand jetzt mit weit gegrätschten Beinen über mir und hatte mir seinen Gewehrlauf an die Stirn gesetzt. Ich nahm auch den Schuss nicht wahr und fühlte, bevor ich dann ohnmächtig wurde, ein glühendes Stück Metall an meinem Kopf entlangschaben. Im Klappentext wird Ulla Ackermann von ihrem Verlag als eine ehemalige High-Society-Madonna angepriesen, die sich in eine unerschrockene, erfahrene Kriegskorrespondentin verwandelt. Rasch springt das Buch auf der Spiegel-Bestsellerliste auf einen vorderen Platz. Die bildschöne Kriegsreporterin absolviert dutzende Radiointerviews, mehrere Talkshow-Auftritte und auch die NDR-Schaubude will die Weitgereiste befragen. Sie ist sehr jung, sie ist sehr schön und damals ein gefragtes Model auf den Laufstegen in Italien. La Dolce Vita, es hätte ewig so weitergehen können. Doch eines Tages entscheidet sie sich vollkommen anders. Sie geht nach Afrika, 16 Jahre lang als Kriegsberichterstatterin. Wir erinnern uns zurück an ihre Reporterzeit. Ulla Ackermann ist bei uns. Willkommen bei uns. Wir fuhren Richtung Norden und irgendwann rochen wir, dass dort etwas Fürchterliches passiert war. Und wir kamen dann zu einem Dorf, wo die Bewohner wenige Tage vorher einfach abgeschlachtet worden waren von den Milizionären Idi Amins. Und dort habe ich gesehen, was es bedeutet, in Kriegsafrika zu sein. So ein Erlebnis, das reiht sich wie auf eine Perlenschnur. Sie haben die fürchterlichsten und grausamsten Dinge sehen müssen in diesen 16 Jahren. Und ehrlich gesagt, Frau Ackermann, ich wäre umgedreht. Liebe Zuschauer, für Sie der Tipp. Dieses sehr aufwühlende und leidenschaftliche Buch, geschrieben von Ulla Ackermann, mitten in Afrika, von Ulla Ackermann. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke. Währenddessen wundern sich zwei langjährige Korrespondentinnen, wer ist Ulla Ackermann? Für die Taz war Bettina Gauss als Afrika-Korrespondentin 6 Jahre vor Ort. Sie hatte vorgegeben, in denselben Jahren dort gewesen zu sein wie ich. Sie hat über dieselben Kriege und Konflikte berichtet wie ich. Die sehr kleine Gruppe deutschsprachiger Korrespondenten, die das tat, lief sich immer mal wieder über den Weg. Man hat nicht unbedingt zusammen die Reisen gemacht. Man konnte auch durchaus, und das habe ich oft getan, alleine reisen. Aber es war völlig ausgeschlossen, dass man aktuelle Berichterstattung machte und niemanden je kennengelernt hatte, der genau dasselbe tut. Für den Spiegel berichtet zu dieser Zeit Almut Hielscher aus Südafrika. Für beide Korrespondentinnen steht nach Durchsicht der ersten Seiten fest, Ulla Ackermanns Text enthält Fehler über Fehler. Es begann damit, dass sie an irgendeiner Stelle, sie ist ja Deutsche, sagte, sie habe Schwierigkeiten mit dem Visum nach Ruanda gehabt. Nun brauchten Deutsche damals kein Visum. Sie hat auch Hutu und Tutsi, also die beiden Gruppen vor dem Völkermord in Ruanda lebten, verwechselt. Ich finde, Opfer und Täter bei einem Völkermord zu verwechseln, ist unverzeihlich und es unterläuft einem nicht, wenn man darüber berichtet hat. Ah! Ulla Ackermann schreibt über Interviews, die sie mehrfach mit Nelson Mandela im Gefängnis von Pretoria geführt haben will. Nun saß Mandela allerdings nie in Pretoria in Haft, sondern auf der Gefangeneninsel Robben Island. Und seine Haftbedingungen waren nicht so komfortabel, dass man Gespräche mit westlichen Korrespondenten zugelassen hätte. Auch Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Chef, will das Ex-Model in den somalischen Bergen die Hand geschüttelt haben, um dann israelische Soldaten zu begleiten, die im ruandischen Bürgerkrieg gegen Hutu-Milizen vorgingen. Sensationelle Ereignisse, von denen allerdings Afrika-Kenner noch nie etwas gehört hatten. Was ich mir damals in der Tat nicht habe vorstellen können, ist, dass sie das gesamte Buch komplett frei erfunden hatte. Ich habe gedacht, sie wird schon ein paar Mal in diesen Krisengebieten gewesen sein und dann ausgeschmückt haben und ein Märchen aus Tausend und einer Nacht draus gemacht haben. Ich hätte mich nicht getraut, das Risiko einzugehen, gegen einen so großen und renommierten Verlag zu schreiben. Natürlich war offenkundig der oder diejenige, der als erster sagen, Fälschung, riskiert damit einen Rechtsstreit. Das konnte und das wollte ich meiner Zeitung nicht zumuten. Und das heißt, ich war sehr dankbar, dass Almut Hielscher mit dem Spiegel im Rücken, im Spiegel ganz deutlich veröffentlicht hat, was von diesem Buch zu halten ist. Und dann geschah ja in der Tat alles das, was zu befürchten war. Es wurde mit Anwälten gedroht, es wurde mit Unterlassungserklärungen gefuchtelt. Der Verlag hat sich auf den Standpunkt damals gestellt, wir verteidigen die Autorin, solange nicht erwiesen ist, dass sie gelogen hat. Sie hat noch eine eidesstattliche Erklärung zuletzt abgegeben, dass das alles stimmt. Ulla Ackermann schreibt, dass ihre einzige Tochter an Malaria gestorben sei. Seite um Seite schildert sie den traurigen Todeskampf der Zweijährigen. Einzig, Ulla Ackermann hatte gar keine Tochter. Das war vor dem hannoverschen Hauptbahnhof. Da saßen dann der Lektor Jens Petersen und ich und haben mit ihr diskutiert. Und sie ließ sich immer noch ein Hintertürchen offen. Das war irgendwie so eine Situation, wo man eigentlich sagen musste, jetzt ist doch gut. Jetzt sagen Sie doch einfach, dass das eine scheiß erfundene Geschichte ist. Und so ist es dann auch irgendwann gekommen. Sie hat dann gesagt, ja, ich habe das erfunden, aber... Es hat uns alle sehr mitgenommen, weil man so diese Betrugskraft einem Auto gar nicht unterstellt. Wir haben dann am Schluss, glaube ich, als ganz klar war, sie hat betrogen, das einzig Vernünftige gemacht. Wir haben den Titel vom Markt zurückgenommen. Die Leute konnten ihr Geld wiederbekommen, was, wenn ich mich recht erinnere, die wenigsten gemacht haben. Hier die böse, raffinierte Lügnerin, da der unschuldige, weil übertölpelte Verlag. Kann man den Fälschungsskandal so einfach abbuchen? Hier winden sich die Herren. Ich selber bin auch noch nie in Afrika gewesen, kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich das sofort hätte merken müssen oder dass jemand vom Verlag das hätte sofort merken müssen. Sie hat die Schwachstellen so geschickt kaschiert, dass sie dort, wo die Lücken waren, auch die Quellenlücken waren, hat sie so schlagende Begründungen, warum das so ist, wen sie schützen muss, welche Radioanstalt sie angeblich schützen muss, für die sie vermeintlich gearbeitet hat. Also im Nachhinein war man klüger, hätte bestimmte Schwachstellen finden können. Was ich besonders ekelhaft finde, ist, dass der Lektor auch offen rassistische Passagen hat durchgehen lassen. Sie schildert Afrikaner, ich benutze absichtsvoll die männliche Form, weil das bezieht sie auf Männer, als Menschen, die ein Tötungsgen in sich trügen. Und sie habe sich immer gefragt, was dieses Tötungsgen wohl sein könne. Ich finde, selbst wenn sie vor Ort gewesen wäre und selbst wenn alles gestimmt hätte, was sie behauptet hat, ist dieses offene Rassismus. Die High Society Madonna lebt heute unter anderem Namen in dem kleinen emsländischen Städtchen Garrel und möchte an ihre Karriere als Bestseller-Autorin nicht erinnert werden. Die damals gezahlten Buchhonorare musste Verlagsleiter Rainer Moritz abschreiben. Natürlich war das Geld verprasst in teure Sportwagen, was weiß ich. . 2003 veröffentlichte der Autor Thomas Sanders im Heine Verlag den Tatsachenbericht Todeszone. Sanders gibt vor, Anführer einer Eliteeinheit der Bundeswehr gewesen zu sein. Einer Einheit, die angeblich jede Menge tödlicher Sabotageeinsätze in der DDR verübt hat. Gleich auf den ersten Seiten findet ein gefährlicher Einsatz des Elitekommando Ost statt. Aus dem DDR-Gefängnis Rummelsburg soll ein Atomwissenschaftler aus der Haft befreit und in den Westen geschleust werden. Thomas Sanders und seine Spezialisten gehen die Wachmannschaften hart an. Ich griff ihm von hinten ans Kinn und drehte ihm den Kopf um volle 120 Grad auf den Rücken. Ich hörte deutlich, wie Muskeln und Bänder vom Rückgrat abrissen. Dann knackte es direkt unter der Schädelbasis. Ich wartete, bis der Tote schwer in meine Arme sank. Dann ließ ich ihn sanft zu Boden gleiten. 8 NVA-Soldaten putzt das fidele Bundeswehrkommando von der Bildfläche. Sanders beschreibt auch, wie er durch 2 Sabotageakte in einer Chemieanlage bei Halle im Jahr 1979 die Energieversorgung der DDR sabotierte, um so den Unmut über die Regierung bis hin zu einem Aufstand zu befeuern. Er berichtet von einer Explosion, bei der ein paar Russen den Tod fanden und die den nächtlichen Himmel über Halle erleuchtet. Nach dem Fall der Mauer konnte sich niemand an einen derartigen Vorfall erinnern. Kein einziges Dokument die Aktion belegen. Hat man im Heine Verlag diesen Schilderungen wirklich geglaubt? Der Verlag verkündete zum Buchstart: Der reale Thriller enthülle eine wahre Geschichte, die alles in Frage stellt, was wir über das Nachkriegseuropa zu wissen meinen. Er wird Regierungen zu peinlichen Rechtfertigungen zwingen und Historiker dazu, die Geschichtsbücher umzuschreiben. Im Buch selbst prophezeit der Autor Sanders: Alles, was wir da tun, wird von der Bundesregierung verleugnet werden. Tatsächlich dementierte nicht nur das Kanzleramt. Auch Bundeswehr, ehemalige NVA-Offiziere, alte Stasi-Mitarbeiter, die Stasi-Unterlagenbehörde, BND, Verfassungsschutz, militärischer Abschirmdienst und CIA. Sie alle kommen zu dem Schluss: Hier hat sich einer durch ein frei erfundenes Märchen ein erkleckliches Honorar erschwindelt. Bis heute gibt der Heine Verlag auch auf unsere Nachfrage hin nicht zu, auf eine Fälschung hereingefallen zu sein. Man habe das Buch auch nicht zurückgezogen. Es sei einfach nur nicht mehr lieferbar. Abschnitt 2. Und führe mich nicht in Versuchung. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass die sogenannten Testimonials, also die lobenden Worte aus prominentem Mund, werbend präsentiert auf der Rückseite der angepriesenen Buchtitel, eine schlichte Handelsware seien. So war etwa auf dem Deckel des Kriminalromans »Der Sturm« von SZ-Redakteur Thomas Steinfeld ein werbendes Zitat des türkischen Literaturnobelpreisträgers Orhan Pamuk abgedruckt. Der beste und intelligenteste Kriminalroman, den ich seit langer Zeit gelesen habe. Die Frage war nur, in welcher Sprache hatte Pamuk den Roman bloß gelesen? Auf Deutsch? In der schwedischen Originalfassung? Denn der Roman war in keine andere Sprache übersetzt worden. Ein Praxistest soll zeigen, ob Prominente tatsächlich dazu zu bewegen sind, gegen Honorar ein solches Zitat abzuliefern. Unter dem poesieaffinen Namen Rainer Maria Link melden wir uns per E-Mail bei Prominenten. Wir bitten Sie, für das frei erfundene Werk »Dunkle Tage in Harcourt« eines in Deutschland noch völlig unbekannten nigerianischen Schriftstellers zwei lobende Sätze zu formulieren. In dem Anschreiben fragen wir außerdem recht plump gleich nach dem üblichen Tagessatz. Schon am folgenden Morgen erreicht uns eine interessebekundende E-Mail. Sehr geehrter Herr Link, herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Wie umfangreich ist denn das Werk? Grundsätzlich bin ich gerne dazu bereit. Bitte machen Sie mir einen Vorschlag bezüglich eines Honorars. Mein üblicher Tagessatz, Schnitt 2500 Euro, erscheint mir hier nicht angemessen. Darunter beste Grüße. Und dann der Name eines ehemaligen Bundesministers. Wir antworten: Sehr geehrter Herr Bundesminister A.D., wäre der Betrag 1500 Euro inklusive Mehrwertsteuer ein Gesprächsangebot für eine wohlwollende Notiz des ehemaligen Ministers? Fragt mit herzlichen Grüßen Rainer Maria Link. Die prompte Antwort: 1500 Euro ist okay. Zurzeit falle ich noch unter die Kleinunternehmerregelung, also ohne Mehrwertsteuer. Lieben Gruß, Ihr Bundesminister A.D. Wenn ein Superreicher von seinem Geld Luxusjachten oder Privatjets kauft, erregt das in der Öffentlichkeit meist Anstoß. Geben wohlhabende Menschen ihren Reichtum hingegen für Kunst aus, verfassen Journalisten seitenlange Hymnen, vergeben Universitäten Ehrendoktorwürden und öffentliche Häuser laden zu exklusiven Kulturveranstaltungen. Die Hamburger Sammlung Falkenberg ist eine der ungewöhnlichsten Ausstellungen Deutschlands. Fand etwa ausgerechnet die Hamburger Obdachlosenzeitschrift Hinz und Kunz im Juni 2012. Harald Falkenberg, dessen Vermögen unter anderem auf der Sicherung eines Patents für Tankdeckel beruht, hat seine Leidenschaft für die Kunst sehr spät, erst Mitte der 90er, mit über 50 Jahren also, entdeckt. Davor hat er lange Tennis und Hockey, später dann Golf gespielt, es zu einem herausragenden Handicap von 1 gebracht und sogar einen eigenen Golfclub gegründet. Nichts von dem verschaffte ihm vergleichbare Aufmerksamkeit wie seine Sammeltätigkeit. Also früher musste man eine Sammlung lange aufbauen und wurde vielleicht am Anfang noch belächelt. Und dann, fast über Jahrzehnte, hat man sich so eine Kennerschaft angeeignet und kann die auch repräsentieren. Und das geht heute viel schneller. Heute ist man am besten sofort mit vor der Kunst. So, also nicht nur ist es so, dass heute Künstler als Stars vielleicht schon fast wichtiger sind als die Werke, die sie schaffen, sondern auch die Sammler als Stars sind so wichtig oder wichtiger als die Werke, die sie tatsächlich besitzen. Sondern es geht immer um den Lifestyle, was ist das für ein Typ oder was ist das für eine Frau, die da sammelt. Und es ist natürlich auch immer irgendwie spannend, Leute, die Geld haben, aber es geht dann eben oft mehr um die Person und so weiter, was ist damit alles verbunden, kann ich dann auf irgendwelchen Gala-Dinners, werde ich dann eingeladen und so weiter. Kaum ein Gebiet macht es einem heutzutage so leicht, innerhalb kürzester Zeit enormes kulturelles Kapital anzuhäufen wie die Kunst. Der Hamburger Kritiker und Kunstwissenschaftler Steffen Zillig hat das in einem Artikel zum Thema Sammler für die Zeitschrift Texte zur Kunst beschrieben. Es gäbe einerseits Leute mit hoher kultureller Bildung und niedrigem Einkommen. Andere Leute haben hohes ökonomisches Kapital, aber relativ wenig Bildungskapital oder kulturelles Ansehen. Und wenn man sich vorstellt, dass es da einen Wechselkurs gibt, wenn ich jetzt Kunst kaufe, kann ich mir zu gewissen Teil kulturelles Kapital aneignen und kann durch ein Bild über dem Sofa, wenn es denn ausgesucht ist, kann ich beweisen, dass ich irgendwie ein Connoisseur bin der Kunst und so weiter. Und ich glaube, dieser Wechselkurs hat sich also stark dahingehend verschoben, dass es heute relativ einfach ist, sich dieses kulturelle Kapital anzueignen. Da fragt keiner nach, den Sammler, wie gut kennen sie sich denn wirklich aus, sondern entscheidend ist einfach der Kauf. So, und damit beweist man eigentlich schon die Kennerschaft, gerade bei zeitgenössischer Kunst. Man könnte ja bei alter Kunst ist es ein bisschen schwieriger, denn da existiert schon so viel Literatur und auch Allgemeinwissen, da könnte man viele Fehler machen. Bei der zeitgenössischen Kunst kann man weniger Fehler machen. Abschnitt 3. Wer hat, dem wird gegeben. Kunstliebhaber wirken nicht nur distinguiert und gebildet, sie erscheinen auch besonders großzügig. Dabei übersieht der Steuerzahler in der Regel, dass er an den Kosten für seine Bewunderung ganz direkt beteiligt ist. Harald Falkenberg zum Beispiel gelang es schon nach vergleichsweise wenigen Jahren, von der Stadt Hamburg für sein kostspieliges Hobby Unterstützung zu erhalten. Zunächst hatte er der renommierten Hamburger Kunsthalle seine Sammlung als Leihgabe angeboten. Doch der Kunsthallenleiter Hubertus Gassner lehnte dankend ab. Durch die Medien ging ein Aufschrei der Empörung. Schließlich sprangen die Deichtorhallen, eigentlich eine Sammlung für Fotografie, als Kooperationspartner ein. Es ist uns gelungen, die weltweit renommierte Sammlung Falkenberg langfristig in Hamburg zu halten. Das ist ein wichtiger Erfolg für die Kulturmetropole Hamburg, feierte Kultursenator Reinhard Stuth den Deal in einer Pressemitteilung. Man schloss einen Vertrag bis 2020. Immerhin kann man argumentieren, dass sich die Stadt eine kostbare Sammlung zu weitaus günstigeren Preisen gesichert hat, als hätte sie die Werke selbst gekauft, wenn man die Werke denn überhaupt hätte kaufen wollen. Also ich glaube, die Stadt unterschätzt sich oft oder überschätzt den Wert dieser Sammlung oft. Und es ist aber auch schwierig, solche Sammlungen einzuschätzen. Also dann muss man ja hunderte Werke schätzen lassen. Wer ist wirklich unabhängig in der Kunstwelt? Wir haben das gesehen, dass eigentlich alle großen Kunsthistoriker auch irgendwie mit drinstecken. Das ist der Fall Werner Spieß und so. Also wer kann sowas unabhängig schätzen? Was bleibt überhaupt von zeitgenössischer Kunst? Aber was davon bleibt oder was sozusagen für die Stadt oder für den Staat dann archivierenswert ist, da frage ich mich, ob das die richtigen Leute sind, das zu entscheiden. Für den Hamburger Steuerzahler bedeutete diese Entscheidung, einmalig zahlte die Stadt 550.000 Euro für die Anbindung der Sammlung an die Deichtorhallen und jedes weitere Jahr zahlt sie noch einmal 570.000 Euro für ihren Unterhalt. Der Betrieb in Falkenbergs Phoenixhallen geht derweil weiter wie zuvor. Zugang zu den Werken der Sammlung gibt es auf Vernissagen, also ein paar Mal im Jahr, oder nach Voranmeldung. Wer beispielsweise mit Kunststudenten die Werke anschauen möchte, muss 120 Euro dafür bezahlen und wird dann auf festgelegten Wegen durch die Sammlung geführt. Und das ist jetzt der eigentliche Weg an der Sammlung. Wow. Und nach wie vor gilt auf der Eröffnung der Applaus dem Kunstliebhaber Harald Falkenberg. Weil Falkenberg darauf verzichtet hat, seine Sammlung in eine andere Stadt zu transferieren. Man könnte sich entrüsten, dass Hamburger Künstler und Offspaces von vergleichbaren Fördermitteln nur träumen können, obwohl sie die viel dringender bräuchten. Doch letztlich gilt für die Kunstszene, was man aus Politik und Wirtschaft kennt. Die großen Unternehmen erhalten die größten Subventionen. Wer hat, dem wird gegeben. Die Allgemeinheit zahlt allerdings ohnehin jedes Mal drauf, wenn in Deutschland ein Kunstwerk den Besitzer wechselt. Darauf weist die Galeristin Nora Stuhn hin, die in Hamburg die Galerie Schlüter betreibt. Alle Leute, die viel Geld haben und sich und ihr Geld in diesem Kunstbetrieb lassen, die lassen das dort aus Gründen der Steuerersparnis. Die lassen es nicht dort, weil sie denken, oh, ich habe 500.000 Euro, ich muss dringend Kunst kaufen, sondern die müssen 500.000 Euro Steuern zahlen. Und das müssen sie nicht zahlen, wenn sie Kunst kaufen. Das heißt, sie machen ein doppelt gutes Geschäft. Sie müssen keine Steuern zahlen und sie haben auch noch Kunst gekauft. Und das ganze soziale Prestige mit. Und das gilt sozusagen für alle Ankäufe. Man muss sich eigentlich bei den Leuten nicht bedanken, dass sie es tun, sondern man kann sie beglückwünschen, dass sie es getan haben, weil das eine gute Wahl ist. Weil ich ja immer noch finde, dass es besser ist, als einen Fußballverein zu kaufen oder sonst was oder ein Auto. Also man kann sie beglückwünschen, aber man muss sich nicht bei ihnen bedanken, weil sie haben original Steuerersparnis. Was Kunst als Geldanlage und insbesondere die Leihgabe so besonders attraktiv macht, erklärt der Münchner Vermögensberater und Rechtsanwalt Florian Metzger. Es gibt kein anderes Land außer Deutschland, das so vorteilhafte steuerliche Regelungen hat, die bewusst vom Gesetzgeber gesetzt worden sind, weil man die Weitergabe von Kunst innerhalb der Generationen sicherstellen will. Das wurde früher als Adelsprivileg bezeichnet. Es ist das Privileg, dass Kunst, die lange als private Sammlung bei einer Person verblieben ist, dann auch steuerbegünstigt in die nächste Generation gegeben werden kann. Das ist umgekehrt auch der Fall, dass Sie, wenn Sie keine Kunst gesammelt haben, bislang ein liquides Vermögen in Kunst umschichten können, um dieses dann an die nächste Generation weitergeben zu können als Kunst. Und wenn Sie bestimmte Voraussetzungen einhalten, können Sie die Kunst dann auch nach beispielsweise Ablauf von 10 Jahren steuerfrei verkaufen, sodass Sie dann wieder Liquidität haben, wenn Sie möchten. So heißt es in § 13 Absatz 1 Nummer 2b des Erbschaftssteuergesetzes, dass eine volle Steuerbefreiung gewährt werden kann, wenn die Gegenstände in einem den Verhältnissen entsprechenden Umfang der Forschung oder der Volksbildung nutzbar gemacht sind oder werden. Dies wiederum ist etwa dadurch nachzuweisen, dass staatliche Stellen ein Interesse an den Werken bekunden, was etwa durch eine Leihgabe an ein öffentliches Museum dokumentiert werden kann. Die Stadt Hamburg zahlt also jetzt nicht nur für die Sammlung, sie darf sich auch schon einmal darauf einstellen, womöglich auf eine größere Summe Erbschaftssteuer zu verzichten. Harald Falkenberg hält nicht viel von diesen Vorwürfen. Diese Diskussion über die Erbschaftssteuern finde ich eigentlich sehr schlecht und sehr ungerecht und sehr falsch. Denn der Staat hat als Anreiz dafür, dass jemand über mindestens 10 Jahre eine Sammlung öffentlich zeigt, gewisse steuerliche Vorteile gemacht. Also ich finde das wunderbar, dass der Staat das macht. In Frankreich und anderen Staaten ist das nicht der Fall. Und dann kommen solche verrückten Gesetze wie Loi Picasso zustande, wo die Erben von Picasso, wird die Erbschaft auf 350 Milliarden geschätzt. Und dann sollen die Erben, die bisher nie gearbeitet haben und immer nur so dahin gelebt haben, plötzlich mal eben 180 Milliarden hinblättern. Das können sie natürlich nur, indem sie große Teile der Sammlung dann an den Staat abgeben. Ich finde, diese Steuergesetzgebung ist in sich durchaus gerechtfertigt. Wenn man sie von Staats wegen nicht mehr will, soll man sie eben wieder abschaffen. Aber das hat überhaupt nichts Illegales an sich. Das begreife ich nicht. Harald Falkenberg nutzt schlicht die Möglichkeiten, die sich ihm bieten. Wenn man sich in so einer Position befindet wie Harald derzeit, kann man natürlich unglaublich viele Dinge bestimmen. Und das ist dann wirklich feudal. Ich habe ja mal eine Zeit lang für den Verlag Philo Fine Arts gearbeitet. Das ist ja der Verlag, den er gekauft hat. Und was mich damals so fasziniert hat, war sozusagen der Punkt, also man hat eine relativ angesehene Sammlung angelegt und ist auch dabei, die irgendwie immer noch mal so ein bisschen aufzufüllen und neu umzusortieren und das in verschiedene Kontexte zu bringen. Und das ist im Grunde genommen schon ziemlich viel Arbeit. Und dann passiert aber eben, dass diese Kunst so fürchterlich teuer geworden ist. Was kann man denn jetzt mal Schlaues tun, um den Kontext, in dem die Sammlung steht, noch einmal deutlich zu verbessern? Klar, man legt sich einen Kunstverlag zu, der theoretische Schriften zur Kunst veröffentlicht. Und das ist viel, viel billiger als einen Richter kaufen. Steffen Zillig wiederum reagierte zunächst mit gemischten Gefühlen, als er den Auftrag erhielt, einen kritischen Artikel über Sammler für Texte zur Kunst zu schreiben. Es gab wohl unter den Autoren wenige, die Lust auf das Thema hatten und wahrscheinlich aus gutem Grund, weil man wirklich in so einem Geflecht plötzlich sitzt. Also wenn ich über Harald Falkenberg recherchiere und dann merke, natürlich hat sein Verlag jetzt zum Beispiel das Sammelband zu den Texten der Zeitschrift herausgegeben, für die ich dann in dem Fall sogar schreibe. Es erscheint eine Anzeige in derselben Ausgabe. Natürlich überlegt man sich dann, wie schreibe ich das jetzt? Wie kann ich das sagen? Soll ich vielleicht ausgewogener sein? Und das überlegt man sich natürlich nochmal, besonders wenn man aus Hamburg kommt, wo der Einfluss von Harald Falkenberg natürlich nochmal besonders stark ist. Und Falkenberg bestreitet, dass man sich mit Anzeigen Wohlwollen erkaufen könne. Ich habe nicht das Geld, um mit Anzeigen irgendwelche Kampagnen zu starten. Nein, im Übrigen habe ich ein sehr gutes Verhältnis zu Texte zu Kunst. Auf diese erste ganz große Polemik habe ich gelassen und witzig reagiert. Das haben die in Ausnahmsweise sogar mal veröffentlicht. Von vorauseilendem Gehorsam zeugt indes die Bitte eines Gesprächspartners, wir sollten den Namen Harald Falkenberg in einem Hamburger Café lieber nicht laut aussprechen und stattdessen von HF reden. Und mit seiner Kritik möchte er auf keinen Fall namentlich genannt werden. Harald Falkenberg sagt hingegen, dass er sich über Kritik sogar freut. Also ich rege mich nicht darüber auf, wenn ich in die Kritik gerate. Das wäre ja noch schöner. Und als ich gleich die ersten Beschimpfungen hinter mir hatte, dass ich ein neues Meinungsmonopol und Deutungsmonopol, habe ich gedacht, das ist ja wunderbar. Daran habe ich noch nie gedacht. Ich halte übrigens das für völligen Quatsch für Sammler. Denn die Sammler, auch wenn sie, wie ich, eine Sammlung haben mit eigenen Räumen und die jetzt mit der Deichtorhalle zusammenarbeiten, dann muss man sagen, dass die Deichtorhalle zum Beispiel nicht das Gewicht hat wie die Kunsthalle, die ja über eine große Sammlung verfügt, über einen ganz anderen Stab und ein Vielfaches an Etat. Wulf Herzogenrath, ehemaliger Leiter der Bremer Kunsthalle, kennt Falkenberg schon seit Jahren. Falkenberg ist einfach, wie er ist. Er ist einfach als Typ sicher nicht ein leicht händelbarer. Aber es ist bewundernswert, wie er sich entwickelt hat, was er eigenständig auch gemacht hat. Also es ist schon faszinierend. Man sollte ihn nicht zum Feind haben, das ist sicher klar. Aber ob man ihn zum Freund haben kann, weiß man auch nicht. Als Hubertus Gassner damals als Leiter der Hamburger Kunsthalle die Sammlung Falkenberg nicht übernehmen wollte, vielleicht weil er sie doch nicht für ganz so bedeutend hielt, setzte sich eine Gruppe um Falkenberg und die ehemalige Kultursenatorin Karin von Welk ans Werk, den unwilligen Gassner des Amtes zu entheben. Immerhin hatte sich Falkenberg mit seinen Freunden längst nicht nur in Kunstverlagen und als Ehrenprofessor an der Hamburger Kunsthochschule eingerichtet, sondern auch politisch wichtige Positionen innerhalb der Hamburger Kulturszene besetzt, unter anderem im Stiftungsrat der Kunsthalle. Die Absetzung Gassners hätte also eigentlich ein leichtes sein müssen. Doch wie Wulf Herzogenrath, ebenfalls Mitglied des Rates, berichtet, war man sich seiner Sache damals wohl etwas zu sicher, was vor allem für einen Journalisten peinlich ausging. An dem Tag dieser Sitzung des Stiftungsrats erschien in einer großen deutschen Zeitung ein Artikel von Hans-Jürgen Müller, dass Herr Lucko und Herr Falkenberg jetzt dann doch die Kunsthalle endlich übernehmen könnten, weil das Kapitel Gassner beendet ist. Es war schon so weit vorbereitet, nur dass zum Glück im Stiftungsrat eine Mehrheit da sein müsste, um bei 3-3 dann entscheidend die Stimme der Frau Senatorin die Mehrheit darstellen würde. Und so sind 3 Mitglieder nicht erschienen, um zu verhindern, dass ein verdienstvoller, sicherlich kritisierbarer, aber verdienstvoller Museumsdirektor so auf einem kalten Wege abserviert wurde. Für mich der Skandal lag eigentlich darin, dass eine kleine Clique die Senatorin so weit gebracht hatte, dieses zu tun, und ein Journalist, wo er gar nicht wissen konnte, wie die Entscheidung vielleicht doch anders ausgehen könnte. Damit hat keiner gerechnet. Aber wofür engagiert sich ein Journalist? Was ist die Aufgabe der Differenzierung, der Möglichkeiten? Er sollte bei den Fakten bleiben und sie nicht glauben, selber schaffen zu müssen. Abschnitt 4. Nur wer mit dem Strom schwimmt, erreicht das Meer. Filmproduktionsfirmen und TV-Redaktionen rauben Autoren manchmal schon aus dem Treatment heraus ihre Ideen. Doch in vielen Fällen trauen die Autoren sich nicht einmal Alarm zu schlagen, erzählt Pim G. Richter, Vorstand des Verbandes Deutscher Drehbuchautoren. Weil unsere Mitglieder uns ausdrücklich und intensiv gebeten haben, zum Schutz ihrer eigenen ökonomischen Sicherheit, sie da nicht öffentlich zu nennen, weil sie Angst hatten vor Sanktionen. Wir haben das im Bereich von Serien 2-3 Mal durchexerziert. Das Unangenehme oder der Ugu dieser Fälle war sogar, dass dann die Produzentin selber unter Mädchennamen diese nicht abgenommenen Treatments aber dann doch in Drehbücher umgeschrieben hat. Und das konnte natürlich nur in Abstimmung mit dem auftraggebenden Sender geschehen. Also das ist in mehreren Dutzend Fällen vorgekommen. Wir haben das dann öffentlich machen können, also nachweisen und öffentlich machen können. Daraufhin ist diese Produzentin entlassen worden bei ihrer Firma. Natürlich gibt es keine schwarzen Listen. Jeder Redakteur würde bestreiten, dass es eine schwarze Liste gibt. Aber Sie können sicher sein, Sie werden nicht ungeschadet gegen Sat.1 oder gegen ZDF klagen und werden dort im nächsten Jahr wieder ein schönes Fernsehspiel machen. Das können Sie vergessen. Im Fall von Doris Heinze wiederum hätte sich manch einer gewünscht, sie hätte mal eine Idee geklaut. Dann wären vielleicht bessere Drehbücher dabei herausgekommen. Der Fall erregte großes Aufsehen. Als Fernsehspielchefin des NDR schob Doris Heinze ihrem eigenen Sender selbst verfasste Drehbücher unter. 4 von ihrem Mann und 2 aus eigener Feder. Wie das System Heinze funktionierte, konnte die Hamburger Lektorin Loretta Wollenberg aus nächster Nähe verfolgen. Als Lektorin las sie für Doris Heinze die eingesandten Filmexposés und sollte Bewertungen abgeben. Es gab einen kleineren Teil, bei dem man immer wieder Hinweise bekam, dass man ins Positive oder Negative schreiben sollte und beurteilen sollte. Einmal, um selbst keinen Ärger zu kriegen, ganz eindeutig, wenn du hier bleiben willst, dann guck doch da mal, dass du aufpasst. Viele im NDR hatten geahnt, dass Doris Heinze auf eigene Rechnung arbeitete. Die Funktionsträger des Drehbuchverbandes wussten das sogar schon Jahre vor der offiziellen Enthüllung. Frau Heinze, muss man sich vorstellen, ist eine qualifizierte, aber eine vor allen Dingen machtvolle Person gewesen. Die hatte nicht nur 20 Fernsehfilme im Jahr zu vergeben und Krimis, sondern die hat auch in der Filmförderung gesessen. Sie hat da bei der DGTO, das ist der größte Produktionskonglomerat der ARD, die ein paar hundert Filme im Jahr beisteuern. Da hat sie gesessen an zentralen Stellen, also mit der hat man sich möglichst nicht angelegt. Vielleicht hat sie sich auch für eine gute Autorin gehalten. Die Filme allerdings, die sie gemacht hat, waren ganz schlimm. Also ganz schlimmer Süßstoff, aber so ganz, ganz seichter Kram. Der Drehbuchschreiber Fred Breinersdorfer, seit Jahrzehnten im Geschäft, hatte ein ganz persönliches Motiv, sich um diesen dubiosen Fall zu kümmern. Denn er war mit Doris Heinze arg zerstritten. Und Krach kommt in unserer Branche gelegentlich vor, Meinungsverschiedenheiten. Sie pflegte dann aber immer so zeitweise Berufsverbote zu verhängen. Andere verhängen lebenslange Berufsverbote. Und als ich mal wieder mit ihr eine richtig derbe Auseinandersetzung hatte, habe ich gedacht, jetzt muss ich mal gucken, was hinter diesen Gerüchten, die damals rumgelaufen sind, dass Doris Heinze eigene Drehbücher in den Betrieb einschleust, ohne dass das offiziell bekannt ist, was da dran ist, und habe einen Praktikanten dran gesetzt. Im August 2009 sprach der NDR die fristlose Kündigung gegenüber Doris Heinze aus. Gibt es Worte dafür? Also es gibt so ganz, manchmal ganz niedere Gelüste. Und ich muss, ich stehe dazu. Ich habe mich richtig gefreut. Aber es erklärte einfach auch, diese ganzen Jahre, diese Stimmung, diese Doppelbödigkeit, diesen Druck, unter dem man sich gefühlt hat und. Es erklärte ganz, ganz viel. Ein kleines Filmstudio im Hamburger Osten. Der Besitzer Holger Kreimeier arbeitete früher für den NDR. Nachdem er sich öffentlich dafür aussprach, die Zuschauer sollten für allzu seichte Programme die Gebühren verweigern, hatte der Sender plötzlich keinen Bedarf mehr an der Zusammenarbeit. Jetzt produziert Kreimeier das mehrfach ausgezeichnete Internetmagazin Fernsehkritik TV. Im Sichtraum seines Studios führt er seine Recherchen zum Thema Schleichwerbung und Product Placement vor. Das ist ein ZDF-Film, Tod am Engelstein hieß der. Und man sieht also dort, dass ein VW durch die Landschaft rast. Und man könnte auch genauso gut denken, das ist ein VW-Werbespot, der uns dieses Auto verkaufen will. Ja, das ist der Song Bohemian Like You von den Dandy Warhols. Und dieser Song ist öfter schon in Werbespots verwandt worden. Das Auto fährt durch Landschaften, der Hubschrauber von oben rast perfekt hinterher, die Kamera fängt das perfekt ein. In einer Szene spielen sogar Kinder mit einem Ball vor diesem Auto. Also das wirkt alles schon sehr so, als wenn dieses Auto ein bisschen symbolisch ist für schönes Leben, schönes Wetter, Lifestyle. Das ist schon sehr auffällig, wie ich finde. Immer wieder fängt die Kamera das Fahrzeug ein, zeigt es von seinen schönsten Seiten und den traumhaften Kulissen. Wenn die Handlung des Films wäre, die Frau ist gut drauf, weil sie ein tolles Auto hat, dann würde ich es ja noch verstehen. Darum geht es aber gar nicht. Die Handlung ist eine ganz andere. Das Auto spielt überhaupt keine Rolle. Und insofern, dafür ist das Auto doch sehr vorteilhaft in Szene gesetzt. In Kreimeyers Archiv schlummern weitere Fernsehfilme von früher. Darunter auch Tatort-Krimis, denen er das Prädikat Schleichwerbung angeheftet hat. Auffällig oft geht es um Automobile. Besuch bei der Werbeagentur zum Goldenen Hirschen. Mit 300 Mitarbeitern an mehreren Standorten in Deutschland zählt die Agentur zu den Großen der Kreativbranche. Marcel Loco ist einer der Chefs. Seine Agentur wirbt für BMW, für Mini und für Fiat. Wenn es gelingt, ein neues Fahrzeug in ein sympathisches Filmumfeld einzuschleusen, ist dies die beste Werbung für den Hersteller. Natürlich werden Marketingabteilungen immer als allererstes bei einer Anfrage sich das Drehbuch geben lassen und fragen, wer spielt da mit, wie hoch ist das Budget, ist es eine seriöse Produktion und erst dann entscheiden, ob sie da mithilft oder ob sie überhaupt zum Beispiel ein Auto zur Verfügung stellt oder nicht. Matthias Schweighöfer fährt die Mercedes A-Klasse. Das ist die überdeutliche Botschaft des Kinofilms Der Schlussmacher. Gewöhnlich wird dezenter geworben. Ein sehr, sehr feingliedriger Marketingbereich, den ich da habe, in dem sich eben auch eine Menge von Spezialisten eben tummeln. Kennst du da jemand? Ihr habt ja schon mit denen und denen gearbeitet. Wie sieht's da aus? Braucht ihr ein Auto? Können wir euch helfen? Etc. Also das geht eben nach diesem Muster. Und dann wird natürlich dann auch der Regisseur schlichtweg hingehen und sagen, okay, ich finde, dass die Ferres jetzt tatsächlich besser in ein Mini passt, weil das irgendwie zur Rolle besser passt als ein Volkswagen. Es kann aber auch umgedreht sein. Das heißt, also es ist ein Zusammenspiel von sehr vielen Kräften. Also auf der einen Seite das Marketing, auf der anderen Seite das Geld, also der Produzent des Films, aber sicherlich auch der Regisseur und manchmal sogar auch der Hauptdarsteller. Wenn der Hauptdarsteller ein richtiger Star ist, dann gibt es auch welche, die dann sagen, Moment Leute, ich finde es zwar eine tolle Idee, dass ihr mich in Mini setzen wollt, aber ich habe einen Vertrag mit Mercedes, das geht bei mir gar nicht. Spitzenreiter in der Korruptionsskala des deutschen Fernsehens dürfte die ARD-Serie Marienhof gewesen sein. Wie teuer es zum Beispiel gewesen wäre, ein paar modische Sneaker in die Serie zu schleusen, ergab die fingierte Anfrage eines Journalisten von Epidemedien. 175.000 Euro hätte es gekostet, wenn die Schuhe in 10 Folgen von sympathischen Marienhof-Darstellern getragen worden wären. Bei der Münchner Produktionsgesellschaft konnte man allerdings nicht nur Sneaker bewerben, man konnte sogar Dialoge gegen Cash in die Handlung einbauen lassen. Lass uns dann doch wenigstens die Wohnung mit Teppichboden auslegen. Das hatte ich immer schon mal vor. Teppichboden bedeutet weniger Staub, schluckt Geräusche, sieht tadellos aus und erleichtert unserem Nachwuchs die ersten Gehversuche. Welcher Autor einer Frühabendsoap lässt sich solch spaßbremsenden Wortmüll einfallen? Hinter der Teppichboden-Lobeshymne steckte die Arbeitsgemeinschaft Textiler Bodenbelag. Und dann geisterte noch ein türkischer Gemüsehändler durch den Marienhof, der 10-mal einige handlungsbremsende Sätze über die Europatauglichkeit der Türkei einstreute. Lieber Herr Brandhorst, durch Sie ist die Schatztruhe Bayern um viele Glanzstücke reicher geworden. Es gehört zu meinen verfassungsrechtlichen Pflichten, hiermit das Museum Brandhorst für eröffnet zu erklären. Ein schöner Fall von öffentlich-privater Kooperation ist auch die Errichtung des Museum Brandhorst in München. Hier wurde der privaten Sammlung eigens ein öffentliches Haus errichtet. Dabei hat sich die bayerische Landesregierung auf einen fragwürdigen Vertrag eingelassen, wie Hanno Rauterberg in der Zeit schreibt. Was gezeigt und gekauft wird, entscheidet einzig die Stiftung, und das heißt Brandhorst. Selbst der Generaldirektor darf beim Ankaufsetat nicht mitreden, obwohl dieser immerhin 2 Millionen Euro beträgt und die Pinakotheken nur über klägliche 65.000 verfügen. Der wahre Preis für das neue Museum ist also gewaltig. Die Macht der staatlichen Museen wird aufgeweicht. Künftig darf auch ein anderer darüber entscheiden, welche Kunst museumswürdig ist und welche nicht. Man fragt sich, warum die Landesregierung dann auch noch die kompletten Personal- und Unterhaltskosten für die Sammlung Brandhorst übernimmt. Doch das Problem ist überall das gleiche. Fehlt es an mutigen Gegenstimmen, bekommt der private Sammler zu viel Macht. Da können wir natürlich auf Berlin auch verweisen, auf den Hamburger Bahnhof, den Einfluss, den Erich Marx und sein Kunsthändler fast 10 Jahre lang gemacht hat, was laut zu kritisieren ist, was ich persönlich sehr kritisiert habe, dass das nicht geht in einem öffentlichen Haus, kann nicht ein privater Kunsthändler seinen Showroom haben. Das geht nicht. 1996 war der sanierte Hamburger Bahnhof als Teil der neuen Nationalgalerie wiedereröffnet worden, um im größten Teil seiner Räume die Sammlung des Immobilienunternehmers und Klinikbetreibers Erich Marx zu präsentieren. Dieser hatte mit der Leihgabe seinen persönlichen Berater, den Kunsthändler Rainer Bastian, im Haus installiert. Ein Kunsthändler, der über die Ausstellungs- und Ankaufspolitik in einem der wichtigsten öffentlichen Häuser des Landes bestimmt? Das ist ein wenig so, als ließe man Unternehmer über die Vergabe von Wirtschaftsfördergeldern an ihre eigenen Betriebe entscheiden. Der Sammler soll gerne in dem Raum, wo das präsentiert wird, mitbestimmen dürfen. Das halte ich für selbstverständlich. Aber doch bitteschön nicht das Umfeld auch noch zu bestimmen und zu sagen, jetzt passt mir nicht nebenan eine Videoarbeit, sondern die Künstler, die ich fördere, sollen da präsentiert sein. Das kann doch eigentlich nicht wahr sein, dass der Oberste in der öffentlichen Institution seine eigenen Leute nicht schützt, sondern den Privaten sozusagen machen lässt, agieren lässt. Aber so ist es passiert, fast zehn Jahre lang. Dieser Generaldirektor und auch der nächste haben sozusagen aus Prestigegründen, Disclaimers gegenüber, aus Angst, dann zieht der Sammler alles zurück. Ich hatte dann ein wunderbares Angebot in der Kunsthalle Bremen und habe das lieber angenommen, als Assistent eines Kunsthändlers im öffentlichen Dienst zu sein. Aber wie kann so etwas über 10 Jahre lang schweigend hingenommen werden? Ich glaube, es ist das, was ich diesen Glamour des reichen Millionärs, Milliardärs, der die Leute fasziniert. Und das gehört ja so alles mit dazu. Ich bin lieber gerne im Tross des Feldherrn, der so siegreich und glamourös auftritt. Was ist nun die Konsequenz aus all dem? Muss man stillhalten, bis ein besseres Angebot kommt? Denn es wird ja doch abgestraft, wer offen seine Meinung vertritt. Ja, vermutlich ist das so. Obwohl Herzogenrath überzeugt ist, dass jemand wie Harald Falkenberg widerstreitende Meinungen durchaus zu schätzen weiß. Ich kann nur sagen, er ist dann auch wunderbar. Er wusste ja genau, wie ich mich verhalten habe im Stiftungsrat und ich habe ein Jahr später bei ihm eine Ausstellung machen können. Ich hatte zum Beispiel durch diesen Artikel überhaupt keine Nachteile. Das muss man dann auch einfach mal im Nachhinein dann so sagen und dann muss man auch den Leuten die Angst nehmen. Es passiert nichts. So, die Sammler sind zum Beispiel genauso Teil des Systems und sie sind auch genauso abhängig. Die Sammler möchten auch eingeladen werden, sie möchten auch sich unter jungen Künstlern aufhalten. Wenn sie den Zugang nicht haben, macht das für sie auch wenig Sinn. Also die Sammler sind genauso Getriebene, wie die Künstler Getriebene sind, wie die Kuratoren und Kritiker Getriebene sind. Sie leben weniger prekär, auf jeden Fall. Aber es ist auch eine Art von vielleicht kultureller Prekarität, die sie da haben. Und sie laufen vielleicht dem kulturellen Kapital genauso hinterher, wie wir uns um unsere Finanzen und um unsere Miete kümmern müssen. Das Kulturbusiness. Blicke hinter den Heiligenschein. Sie hörten ein Feature von Rainer Link und Tina Klopp. Es sprachen Konstanze Becker und Jean-Paul Beck. Ton und Technik Christoph Rieseberg, Wolfgang Rixius und Jutta Stein. Regie Claudia Katanek. Redaktion Barbara Schäfer. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2015.